ich mir, da hilfst du schnell, geh gleich zu ihr rüber. Doch als lustig ihr erzähl, brät sie mir ein Sieber. Soll ich die jetzt hauen? Kneif ich bäs die Augen zu, hau ich keine Frauen. Grinz ich ihr bloß ins Gesicht, bloß mein Lachen klingen. Denk mir aus ein Schäm-Gedicht und fang an zu singen. Dash, bang, gong, hacka, dann, lang, golden, ash. Schicke, dum, ben, jo, rum, tucke, backe. Dash, bang, gang, shamalaka, dang, holden. Shakradi, shakradi. Legge, dash, bang, sakalam, dang, hola, bash. Boya, terelek, salim, jagadaba, juma, shach, babas, bait, bil, uchtaka. Jagamil, jagamil, jagamil. Shakradi, shakradi. Bang, dash, bang, sakalan, bang, hola, bash. Boya, terlek, salim, yagadaga. Juma, shach, baba, bait, bil, uchtaka. Yagamil, yagamil, yagamil. Jagamil, jagamil, jagamil. Aber Linda.